Gut, ich begrüße euch. Theorie-Praxis-Lokal wird heute Abend einen Versuch machen, der leider, muss man sagen, etwas aus dem Rahmen unserer bisherigen Veranstaltungstätigkeit fällt. Leider deshalb, weil die sich immer schwerpunktmäßig, wenn ich jetzt keinen Aussetzer habe, mit Revolutionstheorie pur, also eher auf der kategorial-, sprich philosophischen Ebene, befasst haben oder eben sich auf scheinbar entlegene oder verdrängte historische Komplexe wie etwa die chinesische Revolution, mit der sich kein Mensch mehr beschäftigt und also in der Linken. Ganz kurz, ich finde es auch entsetzlich mit dem Ding, weil ich habe eigentlich genug Licht von diesem Neonzauber. Ja, danke, das war echt eine gute Intervention jetzt. Also, wir haben bisher uns eigentlich kaum rangewagt in den ganzen 4 oder fast 5 Jahren, wo wir das hier betreiben, an diesen deutschen Komplex, den Komplex der deutschen Misere. Hier liegt zum Beispiel so eine Veranstaltungsankündigung von 2001 war das, oder 2000 noch, mit dem René Pillack, der eine verdienstvolle Arbeit 1999 schon vorgelegt hat über den Arbeitsbegriff sozusagen von Luther bis Hitler, den Antisemitismus, der im Arbeitsbegriff in Deutschland drin steckt und oder sich entfalten konnte, gebracht hatte, den hat man mal eingeladen. Sonst haben wir das eigentlich eher mehr gestreift. Da müsste ich mich erst berichtigen, wenn ich da was Falsches sage. Aber mir scheint so, wir haben uns noch nie so richtig auf diese sogenannte deutsche Misere gestürzt. Ja. Anlässe sind die verschiedensten. Einmal, dass es an der Luft liegt, jetzt die Pastoren, die zunächst mal die Montagsdemonstrationen ziemlich rhetorisch eingedeckt hatten, um es höflich auszudrücken. Mir haben Leute erzählt, die da immer noch hingehen, dass sie längst die Pfaffen dort verjagt haben. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist, weil ich da noch nie war und auch nichts hinzieht. Und die sonstige Beschäftigung mit der sogenannten deutschen Misere oder dem Komplex Deutschland im weitesten Sinne oder mit dieser spektakulär dualistischen Form, bist du antideutsch oder bist du anti-antideutsch und so. Da sind wir eigentlich, haben wir uns sozusagen eher höflich rausgehalten und haben versucht, andere Wege zur Beantwortung dieser aktuellen Zuspitzungen zu finden. Zum ersten Mal jetzt versuchen wir, uns dem zu stellen. Ein Anlass war eigentlich ein läppischer Anlass, dass dieser blöde Luther-Film da durch die Erstaufführungskinos lief. Und du hast da auch von erzählt und Anstoß genommen an dieser ziemlich kindischen Stellungsweise von Geschichte und gleichzeitig aber auch eben, sagen wir mal, was für mich mehr so ein Anlass war, da jetzt näher hinzugucken, was heißt Protestantismus in Deutschland, war etwa, ich weiß nicht, war das vor einem halben Jahr oder fast schon vor einem Jahr, dieses Geplänkel zwischen dem Pastor, ich will jetzt keine Namen nennen, zwischen diesem einen Pastor, wo schon die halbe Restantifa oder was weiß ich, Autonome, die Lupus den auf dem Schoß saßen, dass der also in der Katharinenkirche nichts Besseres zu tun hatte, als jetzt sozusagen, ich sag mal, fast schon die Waffen der Intifada zu segnen und solche Auseinandersetzungen, wo man es mit handfestem, linkem deutschen Protestantismus zu tun hat. Und das sind so verschiedene Problemzugänge gewesen, die uns bewogen haben, uns mal daran zu wagen. Das heißt, erstens von Theorie-Praxis-Lokal her, wer das kennt, wer das mal erlebt hat, weiß, dass es jetzt keine reputierlichen Seminarbeiträge ordentliche sind und dass das auch sozusagen wilde Theoriebildung in dem Sinne ist, dass es mehr so Laboratoriums- oder Werkstattgespräche und Diskussionen sind oder als Einzelne, deswegen auch keine, wir machen das kaum noch große Namen, jetzt Gerhard Scheidt oder sonst wen da einzuladen, das kann man auch nochmal machen, aber erstmal sollen wir doch selber versuchen, an die Sachen ranzugehen, vom Alltagsbewusstsein her, von dem Handgemenge her, in dem wir alle in der Linken oder über die Linke hinaus drinstecken und versuchen, sich dazu einen Kopf zu machen und das auch auszutragen, ohne so ein publikumsmäßiges, spektakuläres Gefälle, Referent, den man lauscht und dann Fragen an den Referenten und so. Also läuft es bei uns eigentlich im Regelfall zum Glück nicht. Und deswegen auch bitte ich, dass ihr unterbrecht, wenn ich zu sehr zutexten würde, jetzt für meinen Teil, weil ich miserabel vorbereitet bin und das eher mehr so eben als Problemaufriss versuchen kann zu improvisieren jetzt heute Abend oder auch Fritz, wo das genau andersrum ist, Das sieht man ja auch an dem Blättchen, was jetzt als Handout von ihm schon mal vorgelegt wurde.